Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und da würde ich erstmal sagen, Applaus. Wir haben ein neues Spielzeug. Ist das nicht toll? Wir haben so ein neues Gerät hier bekommen. Das ist jetzt Hashtag Werbung, obwohl wir dafür kein Geld bekommen. Aber es gibt von Rode so ein Podcast-Aufnahmegerät. Mhm. Das haben wir geschickt bekommen von Hyperactive Audiotechnik, heißt die, so eine Firma, die irgendwie vertreiben hier. Und die haben gesagt, hey, wollt ihr das haben? Und wir so, ja, wollen wir haben, weil wir können nämlich so Dinge hier machen, ja, wie das hier. Super. Und das brauchen wir ja. Wir reden heute unter anderem über Dagi B und dann brauchen wir das hier. Ne? Also möchten wir das auf jeden Fall programmieren mit euren Einsendungen, die wir für den Montana der Woche bekommen haben. Nun haben wir aber leider in den letzten 2 Monaten gefühlt, hat Montana Black sich nicht zu Schulden kommen lassen. Tja. Oder es war uns nicht krass genug. Dafür häufiger den News-Time der Woche, der wird heute auch nochmal Thema sein. Wir haben, hatte ich gerade schon gesagt, Dagi B, wir haben 2x Porno, das finde ich ist immer wichtig, in einem Podcast dabei zu sein. Und wir lästern über Game of Thrones, machen das aber extra am Ende der Folge, damit diejenigen, die zu den 3 Leuten gehören auf dem Planeten, die noch nicht die Staffel gesehen haben oder es interessiert sie einfach nicht, damit die dann sagen können, ja, dann schalte ich halt weg. Genau, also wir haben jetzt Soundeffekte, wir haben ja so ein Soundboard. Dieser Podcast ist gelevel-upped, ja, auf jeden Fall. Ja, das, was wir jetzt auch machen können, man kann hier per Bluetooth auch ein Handy zuschalten, da kann man auch Telefonate darüber führen. Das heißt, wir können jetzt Gäste anrufen und sie über Telefon zuschalten oder so. Ich habe heute schon mit Rezo gesprochen, der nochmal was nachfolgen lassen möchte. Du auch, glaube ich, ne? Nach seinem CDU-Video, was ja einmal rumgegangen ist. Einmal rumgegangen ist gut, das hat gerade gefühlt die gesamte Politiklandschaft in Deutschland aufgemischt. Es hat irgendwie 4,5 Millionen Views zum aktuellen Zeitpunkt, obwohl man natürlich nicht weiß, ob 4,5 Millionen Leute das auch wirklich bis zum Ende geguckt haben. Aber das ist ein 55-Minuten-Video, das heißt, ja, die Zerstörung der CDU. Und schwieriger Titel, finde ich, aber aber hat funktioniert, ja, klicktechnisch. Also was ich so spannend finde, ist so im Vergleich, ne? Also jetzt ist Europawahl, es gibt ganz viele Infovideos zur Europawahl und dann kommt einer und macht so ein Video, das heißt die Zerstörung der CDU, bam, 4,5 Millionen Views. Ich glaube, also ohne mich aus dem Fenster lehnen zu wollen, damit ich glaube, das ist das Video mit den meisten Views zum Thema Politik in der Geschichte von YouTube Deutschland, würde ich mal schätzen. Ja. Also jetzt abseits von irgendwie, keine Ahnung, Wahlkampf Spots, die irgendwie mit Werbung promoted wurden. Aber das ist, glaube ich, und das kommt halt von jemandem, der normalerweise Musikvideos produziert und nicht von einem Mr. Wissen to Go oder sowas oder einem LeFloid. Ich habe gestern schon darüber gesprochen mit Olli in einem anderen Podcast. Ich war nämlich bei, ich habe dich betrogen. Du hast mich betrogen. Ja, ich war bei beim Rundumschlag und du hast mich auch betrogen in den letzten Wochen. Jetzt sei mal still. Ja, du hast recht. Du hast recht. Und habe da schon gesagt, dass ich glaube, der Appeal an diesem Video ist halt, dass ich glaube, Rezo sitzt halt irgendwie da, wo Flo zum Beispiel mal war. Ne, Floyd war ja lange Zeit der Einzige, der dieses Thema abgegriffen hat. Und jetzt sitzt Rezo in diesem Ding, wo er noch in der Mitte bei den Jugendlichen ist, weil er halt der hat so diesen Musikkanal, wo er mit jedem gefühlt Musik-YouTuber irgendwie mal was gemacht hat oder auch mit anderen YouTubern. Dadurch kennt ihn halt Kinder-YouTube-Deutschland, also die jungen Zuschauer und die erwachsenen Zuschauer. Ich habe nämlich unter den Top-Kommentaren hatte ich so ein paar Leute gelesen, da schrieb einer, ja, ich bin 60 und möchte mich trotzdem bedanken, dass dieses Video gekommen ist. Also der scheint eine ganze Reihe von Leuten auch damit zu erreichen. Mein Vater hat mir dieses Video geschickt und meinte, kennst du Rezo? Ja. Mein Vater ist über 70. Also das hat seine Runden gemacht. Ich glaube tatsächlich auch über die Berichterstattung, weil das ist ja wirklich jetzt so gut wie in jedem Medium auch aufgegriffen worden. Ich finde es meiner Meinung nach das beste Beispiel, mal wieder zu zeigen, pass mal auf, guck mal, junge Leute interessieren sich doch für Politik und zwar richtig krass. Ja, wobei ich nicht ganz weiß, ob es nicht auch ein bisschen damit, es hat natürlich auch ein bisschen sowas von Agenda, weil Rezo natürlich auch ein Problem mit der CDU hatte, jetzt gerade nach Artikel 13. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Zerstörung der CDU hat bei ganz vielen Kids dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, ach, guck mal, siehste, ja, hier, schon wieder die CDU. Und da wird es ihnen noch mal genau aufgezeigt. Ich glaube, ohne Artikel 13 wäre dieses Video definitiv nicht so durch die Decke gegangen. Und ich finde auch tatsächlich, hatte ich schon gesagt, so ein bisschen problematisch, dass es die Zerstörung der CDU hat. Heißt, ich habe so ein paar generelle Probleme mit dem Video. Ich weiß, ich bin der immer meckert, aber das kann ich grundlegend mal sagen, es ist ein super Video, das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt. Ich finde es gut, dass er das gemacht hat und ich würde mir wünschen, dass Wieso eigentlich... Ja, wenn ich mir was wünschen durfte, würde er nur noch solche Videos machen. Ich würde mir wünschen, dass alle solche Videos machen. Genau, und dass er, genau, mehr, dass mehr Leute einfach, Fall. Dass er auch Leute anstiftet, die auch sagen so, ja, dann setze ich mich mit Dingen mal so auseinander und recherchiere die, belege die mit Quellen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Kniff ja. bei diesem Video. Da müssen wir mal klatschen. Ja, sehr gut. Dieser Podcast ist jetzt schon so Premium. Die Qualität ist ja. 5 Level rüber jetzt. Ich finde halt, mein erstes Problem ist so ein ganz kleines nur, immer dann, wenn er Diggi oder so, solche Sachen sagt, denke ich mir, oh Gott, ich will mir ins Gesicht schießen. Ich halte das nicht aus. Das ist halt einfach sein Style. Natürlich, ich glaube, dadurch erreicht es natürlich auch die Jugend, aber ich hab so ein bisschen das Wenn er jetzt, also, nee, das gucke ich mir nicht an. Ah, er hat Diggi gesagt, okay, 55 Minuten, ziehe ich mir rein. Nee, ich glaube aber einfach, dass das ist halt die Sprache. So, Flo war ja, oder ist ja auch immer noch so, dass er bei aller Ernsthaftigkeit, die er in seinen News reingebracht hat, immer auch ne, immer so seine Memes und so reingepackt hat. Und das hat halt die Kids dann eben erreicht, wenn es das braucht. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja gerade ganz viele, gerade aus der Richtung der Politik, die ihn diskreditieren wollen. Und dann liest du immer wieder, guck mal, der hat ein Basecap auf, guck mal, der hat blaue Haare, guck mal, der hat Diggi und LOL gesagt. Und ich glaube, diese Credibility, die er haben könnte, weil so ein Mirko Drotschmann, also Mr. Wissen to Go, kommt, glaube ich, in so einem Video ganz anders rüber. Ich glaube aber, wie gesagt, auch hätte der ein Video namens Die Zerstörung der CDU gemacht, wäre das nicht. Das würde er so. Aber halt auch nicht machen. Das ja. ist halt so ein bisschen das Ding. Ich würde so ein Video tatsächlich auch nicht machen auf meinem Kanal, weil ich so ein bisschen schwierig finde, als jemand, der sich quasi im Bereich politische Bildung oder Journalismus positioniert, sich explizit gegen oder für etwas Politisches auszusprechen, also für eine Partei. Ich glaube, für ein Thema, das ist noch was anderes, ja, aber für eine Partei. Er sagt ja in dem Video ganz explizit, wählt nicht die CDU, wählt nicht die AfD. Was ich sehr clever von ihm finde, ist, dass er sagt, die AfD-Wähler unter seinen Zuschauern will er gar nicht anprangern, denn sie können es ja in Zukunft besser machen. Das fand ich eine sehr, sehr nette Geste. Da nicht, weil der typische Mechanismus ist ja, ihr seid alle doof, ihr AfD-Wähler. Ja. Und das finde ich clever, das mal so herumzudrehen. Ich glaube auch, dass wenn er das macht, finde ich, ist das richtig und wichtig. Weil in dem Moment ist es ja wirklich einfach nur seine freie Meinung. Er tritt auf seinem Zweitkanal auf, man weiß, ne, zwei Kanäle rein. Historisch bei YouTube sind immer so die Kanäle, wo Leute so ein bisschen ihr Privatleben zeigen, so ein bisschen mehr sich selbst sind und von ihrem Hauptkanal so ein bisschen weggehen. Auf seinem Hauptkanal ist er Entertainer, ist Comedian, macht Musik, unterhält Leute. Deswegen einfach zu sagen so, hey, ich bin gegen die CDU, wählt die nicht. Reichweite hin oder her, finde ich, ist völlig okay. Das ist seine freie Meinung. Ich glaube aber auch, dass es, ne, also zum Beispiel Herr Newstime hat dann so eine Petition geteilt, dass dieses Video in der ARD ausgestrahlt werden soll. Und das ginge aus mehreren Gründen gar nicht. Also zum einen muss da die Parität gewahrt werden. Also jede Partei muss gleichermaßen irgendwie zu Wort kommen. Zweitens quasi sich auch nur auf eine Partei einzuschießen, das würde als Journalist oder als zumindest im Öffentlich-Rechtlichen könntest du das gar nicht machen. Aber das ist er ja nicht. Er ist ja kein Mr. Wissen to Go. Also finde ich es toll, dass er es macht und finde es auch richtig, dass er es macht. Gleichzeitig verstehe ich auch, abseits von der CDU, die Art und Weise, wie die auf das Video reagieren, ist völlig falsch. Aber ich verstehe auch den Kritikpunkt von Leuten, die sagen, dass es funktioniert. Nicht, dass er es gemacht hat, sondern dass es so gut funktioniert, kann auch ein gefährliches Zeichen sein. Weil was wäre, wenn er das gleiche Video gemacht hätte und gesagt hätte, wählt die AfD? Ne? Und völlig unrealistisches Szenario, aber ne, irgendein anderer Influencer, keine Ahnung, hingegangen wäre und gesagt hätte, wählt die AfD aus den und den Gründen und wählt nicht alle anderen Parteien. Und die Community hätte das genauso aufgenommen. Weiß ich nicht, ob das passiert wäre, aber ich verstehe das Argument zu sagen, man muss auch als Influencer in einer gewissen Weise vorsichtig sein, inwiefern man Werbung für oder gegen eine Partei macht. Es gab, also das ist mein zweites Problem und das, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich fand einerseits bei 55 Minuten merkt man ihm an, dass er kein Journalist ist. Ne? Also das Video ist ganz schön unstrukturiert. Also ich hatte mehrfach so das Gefühl, er franzt jetzt aus, er geht also an einem Punkt, über den es um Umweltpolitik geht, geht es sehr, sehr lange um den aktuellen globalen Status und was das mit der Zukunft macht. Er sagt dann zwar, das ist Auswirkung der aktuellen Politik, aber ne, er hat so im Grunde zwei, drei größere Themen. Er redet dann auch nochmal über Rammstein und die Militärpolitik Deutschlands und vor allen Dingen in Zusammenhang mit den nicht Verbindungen. Nicht Rammstein, die Band, muss man nochmal dazu sagen, vielleicht für den einen oder anderen. Ja, hat Rammstein, Rammstein hat einen Militärschlag ausgeübt, was ist da los? Ich dachte, die singen nur von der Sonne. ja, die haben, und was ich richtig klasse fand am Video, waren so ganz klare Fakten. So, wenn er zum Beispiel zeigt, wie die Drogenbeauftragte auf so ganz normale Fragen und Umstände reagiert und dann wirklich mit absurder Inkompetenz brilliert, das finde ich klasse. Oder auch Sigmar Gabriel, der gar nicht wusste, wie diese Drohnensteuerung über Rammstein funktioniert, mit der die USA von Deutschland aus Morde in der Welt irgendwie verüben. Das zeigt man ganz klar, okay, hier ist jemand gewählt worden, der in der Position sich null informiert hat, was er da eigentlich macht. Und ich finde, das sind so ganz drastische Sachen. Du hast mal ein schönes Video gemacht über Trump, wo du ganz klar gesagt hast, das waren seine Versprechen, das hat er bisher erreicht. Sowas hätte ich mir von Rezo gewünscht. Stattdessen geht das sehr, sehr lang, ich glaube allein 20 Minuten um Umweltpolitik. Und andere Themen, die, und das ist dieser zweite Punkt, der nicht nur alleine der CDU oder der SPD anzuhaften sind, sondern das sind Themen, die seit Jahrzehnten bestehen, das sind Themen, die auch durch die anderen, durch die Oppositionsparteien irgendwie zustande kommen oder nicht zustande kommen. Und Sachen wie gerade das Umweltthema ist ja nun ein globales Thema. Und ich habe ein Interview im Spiegel gesehen, beziehungsweise mit Bento, also dem verächteten Spiegel. Und da haben sie sehr gute Fragen auch an Rezo gestellt und meinten so, ja, ist es nicht ein bisschen unterkomplex dargestellt, zu sagen, ja, die CDU hat und so. Und da kann er nicht so richtig drauf antworten. Das merkt man dann auch. Und da sehe ich dann schon den Punkt durchaus, wenn man sagt so, wenn man sagt, die Zerstörung der CDU und ist dann aber nicht in der Lage zu erklären. Aber das ist, aber ich finde, das ist nicht seine Aufgabe. Das ist, glaube ich, also ich verstehe das Argument und ich teile es auch in Teilen, aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, ich habe ja jetzt auch Videos zur Wahl gemacht, die haben ein paar tausend Views organisch erreicht, so ein paar 10.000. Wie alle Politikvideos normalerweise. Auf meinem Kanal auch, ne? Mr. Wissen to Go, der kommt noch ein bisschen höher, der hat ein paar hunderttausend vielleicht jetzt, einmal. Hättest du EU, was stimmt mit euch nicht gemacht, dann wäre es deutlich besser gewesen. Aber auch das wäre natürlich mit politischer Bildung vielleicht ein bisschen schwierig zu vereinbaren gewesen. Nur er macht ein Video und das ist eines der längsten YouTube-Videos mit so vielen Views und die Leute gucken sich's an. Es wird drüber diskutiert. Die CDU, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, ist die Antwort noch nicht draußen, aber die CDU spielt anscheinend mit dem Gedanken, ein Antwortvideo zu produzieren. Nee, ich habe gerade gelesen, es ist eine Einmeldung gewesen, das werden sie nicht veröffentlichen. Okay. Aber ne, es war mal im Gespräch und es ist wahrscheinlich taktisch sehr klug, dass sie es nicht tun. Ich denke auch. Aber andere Politiker haben sich geäußert und Timo Wölken hat zum Beispiel ein relativ gutes. Der hat sehr gut darauf reagiert, andere wieder aber nicht. Und dass das überhaupt passiert, wäre 2 Stunden bevor dieses Video online gegangen ist, nicht denkbar gewesen. Ja. Und deswegen muss ich sagen, sehe ich das anders. Ich finde es ganz, ganz toll, dass jemand hier seine Reichweite nutzt, um etwas, was ihm persönlich wichtig ist, politisch anzusprechen. Das explizit an einer Partei festzumachen, da kann man drüber streiten. Naja, wir reden normalerweise über Herrn Newstime und sagen, Herr Newstime ordnet das nicht genug ein und gibt seiner Zuschauerschaft Informationen. Ja, aber nicht zum Thema Politik. Na, bei Artikel 13 war es so. Weißt du? Und da war es ja dann auch so, dass wir gesagt haben, naja, du kannst ja nicht sagen, Axel Voss. Aber der heißt Herr Newstime. Der Kanal von Rezo heißt Rezo ja lol, ey. Also wer da hingeht und erwartet, dass er jetzt fundierten politisch korrekten Journalismus bekommt, der alle Facetten einer Legislaturperiode von fast schon Jahrzehnten beleuchtet, die zu dem Punkt geführt haben. Wenn du dann trotzdem konkret sagst, Zerstörung der CDU, nicht die CDU wählen, nicht die SPD wählen, nicht die AfD wählen. Wenn du diese Punkte konkret so in den Raum wirfst und dieses Video dann so viral geht und du dann ja auch sagen musst, da ist jemand, der eine gewisse Reichweite hat und damit geht ja auch eine Verantwortung einher, dann kann man doch nicht sagen, ja, der eine heißt hier Newstime, der andere nicht, deswegen darf er das dann schon. Also ich finde, auch dann muss man ja, aber ich würde das nicht miteinander vergleichen. Also ich finde, dass eher das, also ich habe das das Video auch nicht 55 Minuten durchgucken können, weil ich einfach die Zeit dafür nicht hatte. Aber das, was ich dazu gelesen habe und das, was ich in Ausschnitten gesehen habe, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich das damit vergleichen lässt. Nee, das würde ich auch nicht konkret sagen. Ich sag nur, weil er sagt, also was er am Ende zum Beispiel macht, ist, dass er sagt so, ich kann euch jetzt nicht sagen, was ihr wählen sollt. Und eigentlich ist es ja auch so, dass eure Stimme gar nicht so viel bewirkt, denn die Macht der Alten, also die Altwähler, die Leute über 60, über 70, sind immer noch so vielzahlig, dass ihr da deutlich übermannt werdet. Und das heißt, dass eure Stimme im Zweifelsfall gar nicht so viel ausmacht. Finde ich insofern eine gute Ansage, weil es halt realistisch ist. Ich finde es immer besser zu sagen, hey, geht wählen und morgen werdet ihr ganz viel bewirken. Und dann, das hast du ja nach Artikel 13 auch gesehen, als Artikel 13 dann eben nicht abgesagt wurde, haben ganz viele, glaube ich, ist so ein bisschen ein Verdruss auch bei vielen eingesetzt. So dieser typische Politikverdruss, wo ganz viele Kids sich auch denken, ja, ich kann ja eh nichts bewirken. Deswegen finde ich es nicht ungut zu sagen, aber das stimmt ja nicht. Also es stimmt ja auch jetzt gerade im Zuge zu der Wahl nicht. Er bewirkt mit diesem Video gerade was sehr Dramatisches. Artikel 13, die Debatte, hat offensichtlich auch was bewirkt, denn sonst hätte dieses Video nicht 4,5 Millionen Views. Und gerade bei der Europawahl zu sagen, dass junge Menschen keine Stimme haben, ist falsch. Denn gerade dadurch, dass die 5%-Hürde nicht existiert, also dass am Ende des Tages, ich glaube, es ist weniger um die Europawahl. Unter 1% der Stimmen, die man braucht. Es geht weniger um die Europawahl als um Bundestagswahlen. Jetzt, die stehen zwar bei uns nicht an, aber ich glaube, ihm geht es. Also er sagt es jetzt zwar auch, wählt bei der Europawahl diese Parteien nicht, aber ich glaube, innerdeutsch ist es ja nochmal eine andere Sache als auf EU-Ebene. Das stimmt, ist trotzdem eine sehr, sehr wichtige Wahl. Also ich finde, also eine sehr, sehr wichtige Wahl. Ja, ist es richtig, aber ne, also dann ist es halt umso fragwürdiger zu sagen, so diese drei Parteien nicht, dann aber ne, die große Alternative kann man auch nicht nennen. Er sagt nämlich dann auch am Ende, ich kann euch nicht sagen, was ihr stattdessen wählen sollt. So, es kann aber dann. Also das ist, glaube ich, das, was ich am problematischsten finde. Also ich finde es völlig okay zu sagen, pass auf, es geht heute ums Thema Klimaschutz und beim Thema Klima hat die CDU diesen Mist gebaut, die SPD diesen Mist gebaut. Die FDP ist so, aber das ist genau das Ding. Er lässt die FDP zum Beispiel völlig weg, die was Klima angeht. Ja, und dann müsste man aber auch hingehen und sagen, aber die Grünen haben zum Beispiel das Positive gemacht, die Linken haben zum Beispiel das Positive gemacht und hier sind neue Parteien wie Volt und die Humanisten und die Partei und was weiß ich, die alle positive Dinge in die Richtung geplant haben oder was weiß ich. Also sozusagen so eine Übersicht zu machen, wie es ja diverse Tools, aber dann wie der Wahl-O-Mat, Hashtag Rest in Peace. Dann wäre das Video 150 Minuten lang gewesen. Aber ne? Mein Argument ist, ich hätte nie gedacht, dass sich jemand dieses Video 55 Minuten lang anguckt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es sich jemand 55 Minuten anguckt, dann guckt er auch 65 Minuten. Und dann guckt er auch 75 und dann guckt er auch 85. Es gibt sicherlich irgendwo eine Obergrenze, aber ich glaube sozusagen, da hätte man es vielleicht auch anders strukturieren müssen und so weiter. Das wäre mein einziger Kritikpunkt. Wenn du sagst, okay, es geht jetzt ums Thema Klima, dann würde ich auch anhand des Thema Klimas versuchen, alle Parteien oder zumindest die aktuell im Europaparlament sitzen oder sowas zu beleuchten. Es ging um zu viele Punkte und das meinte ich ja mit Struktur. Aber da hätte man ja eine Reihe draus machen können. Ne? Ja, ich will es nochmal zusammenfassen. Also ich finde das Video super. Ich finde, YouTube Deutschland hat zu wenige YouTuber, die das auch machen. Absolut. Ich würde mir wünschen, dass das ganz viele Leute anstiftet und ich finde es toll, dass die Kids darauf so reagieren. Ich hoffe auch, dass das jetzt nicht so ein Ding ist, wo die meisten nur, weil CDU im Titel ist. Weil du das immer wieder liest, wir hatten jetzt diese Woche einen Fall, den können wir vielleicht auch mal ansprechen. Beim Newstime ging wieder so ein Ding rum, wo irgendwie aufkam, dass Revi Insight und Dena wegen Artikel 13 große Strafen gedroht bekommen haben. Und auch da in den Kommentaren las ich wieder CDU, dann hat die CDU jetzt beschlossen, dass Wölfe zum Abschuss freigegeben sind, dass da die Bedingungen, damit die erschossen werden können, deutlich gemildert wurden, wo dann auch wieder, hatte ich vorhin bei Twitter gesehen, eine Influencerin hat das geteilt und die Leute, ja, war doch klar, CDU, ohne sich zu fragen, warum werden diese Wölfe denn zum Abschuss freigegeben und was machen die denn für einen wirtschaftlichen Schaden, diese Wölfe? Ist natürlich doof, dass Wölfe erschossen werden, aber das ist jetzt so dieses CDU ist böse Ding, was sich jetzt einmal durchgezogen hat. Dieses Video hieß auch im Grunde, wenn man es ummünzt, die CDU ist böse. Und ich finde es schade, dass es solche Titel und solche Narrative braucht, damit so eine Videos dann viral gehen. Aber das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Also um es auch nochmal klar zu sagen, das ist, was wir hier machen, ist gerade zu sagen, Kritik auf dem höchsten Niveau. Nitpicking, aber so sind wir ja. Also das ist nicht falsch in den falschen Hals bekommen. Also ich glaube, dass er dieses Video gemacht hat und wie er es gemacht hat, offensichtlich ist es ja die beste Art und Weise gewesen, es zu tun. Der Titel ist Grund, warum es erfolgreich geworden ist, mit. Und alle Elemente dieses Videos. Deswegen zu sagen, so, ja, hätte er mal was anders gemacht oder das gemacht oder das gemacht, keine Ahnung. Denn offensichtlich hat er es ja richtig gemacht, weil ich habe Videos zur Europawahl gemacht und die sind nicht so erfolgreich, bei weitem nicht. Also scheint er ja besser zu wissen, wie man politische Bildung macht, als ich in dem Moment. Ich glaube, er kann, wenn er aber sich zum Beispiel Hilfe von einem Journalisten holt, dann wäre zum Beispiel gesagt, hier, strukturier mal so, mach mal diesen Teil kürzer. Ich würde mir einen zweiten Teil wünschen. Ich würde mir wünschen, dass er sozusagen, ne, es scheint ja jetzt keine Antwort von der CDU zu geben, aber dass er zum Beispiel hingeht und sagt, okay, hier sind all die Kritikpunkte, die mir entgegengebracht wurden. Das Lustige ist, es gibt ja tatsächlich sehr wenig inhaltliche Kritikpunkte, die ich bisher gesehen habe. Denn alle Gegenstimmen, die bisher von der CDU oder auch von Journalisten kamen, waren eher so. Er hat blaue Haare. Genau, wie du eben schon meintest, er hat blaue Haare. Oder es wird halt einfach behauptet, er hätte populistisch Fake News. Und Fake News bedenken. Aber es geht keiner hin und sagt, okay, pass auf, hier zitierst du diese Zahl, die Zahl ist aber nicht richtig, weil du sie aus dem Kontext gegriffen hast oder was weiß ich, das gab es ja bisher gar nicht. Aber wenn es das gäbe oder wenn ihn das an ihn herangetragen würde, würde ich mir wünschen, dass er jetzt genau eben das Gegenteil macht von der CDU, nämlich hingeht und sagt, okay, pass auf, ich habe hier einen Fehler gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht und hier habe ich einen Fehler gemacht und hier sind die korrigierten Infos, damit ihr alle informiert seid. Und jetzt, nachdem es auch an mich herangetragen wurde, hier nochmal ein Nachtrag zum Thema FDP, weil das habe ich auch noch gar nicht angesprochen. Und vielleicht nochmal ein weiteres Video, wo er sagt, oh, hier sind übrigens Parteien, die geilen Shit gemacht haben. Ich würde mir, eher wünschen, weil ich versuche das ja bei all meinen Videos, sorry, dass ich jetzt wieder auf mich zu sprechen komme, aber wenn ich so ein hartes Kritikvideo mache, dann versuche ich irgendwie immer noch den Ausgleich zu schaffen, indem ich am Ende sage, so würde ich es besser machen. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass er, das könnte ein zweiter Teil für mich sein, nicht die Zerstörung, sondern die Wiederbelebung der CDU könnte ja sein. Was sind all die Punkte, wo ich Probleme mit habe, was könnte es dafür brauchen? Klar sind das oftmals ganz klassische Gedankensprünge. Also sprich, wenn du eine Drogenbeauftragte hast, die davon keine Ahnung hat, dann stellt man eine an, oder einen, der davon Ahnung hat. Oder man sagt ihr, sag mal, bist du doof, setz dich da mal mit auseinander. Aber das wird halt eben nicht passieren. Aber ich glaube, das wäre nochmal so eine Sache, die man vielleicht auf andere Punkte ummünzen könnte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin super unsicher. Ich weiß nicht, generell im Leben, was die richtige Art und Weise ist, mit diesem Thema umzugehen. Ich finde, er hat eine gewählt, die kann man kritisieren, aber sie hat funktioniert und ich finde es ganz toll, dass er es gemacht hat. Ja. Und ich bin halt einfach nur gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, zu sagen so, das, was er gemacht hat, in dem Moment, in dem er es gemacht hat, war genau richtig, denn es hat ja funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Macht er noch weitere Videos? Kommen jetzt andere Leute, die Videos machen? Ganz, ganz viele YouTuber, die sonst nichts mit Politik am Hut haben, haben diese Videos geteilt, haben kommentiert und haben sich mit in diese Debatte eingebracht, bringen sich auch jetzt ein, um ihn zu verteidigen, wenn er irgendwie auf den Sack kriegt von Journalisten und der CDU oder anderen Parteien. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde das super, dass wir da zusammenwachsen. Und ich hatte das auch zu ihm gesagt. Ich fände es schön, zum Beispiel zum Thema Klima, wenn sich mehr YouTuber zusammentun und auch gemeinsam solche Videos mehr machen, sich gegenseitig unterstützen und wir einfach sagen, okay, das sind Themen, die uns wichtig sind, lasst uns die gemeinsam promoten. Denn es wird jetzt hier so eine Petition oder nee, so ein Statement wird von ihm rauskommen. Ich weiß nicht wann, aber hat er mehrere YouTuber angefragt, die das unterstützen wollen. Und da geht es dann auch nochmal darum, sich als Einheit dahinter zu stellen. Ich weiß, dass da, du hast ein Problem, hast du schon mal gesagt, zu sagen, wählt diese Parteien nicht. Das ist irgendwie so eine Sache, wo du sagtest, das ist eine Sache, die du. Ich finde es halt in meiner Position, in meiner persönlichen Position etwas, was ich selber nicht machen würde. Ich finde aber, es ist absolut jedem freigelassen, das zu tun. Weil du bei dir ja eher Bildung machst. Genau, also ich meine, ich habe ja jetzt gerade eine Videoreihe mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin im Kontext von Funk unterwegs, immer wieder mit Projekten, trete in gewisser Weise, auch wenn es immer, finde ich, immer komisch ist, sich so zu nennen, wenn man das nicht macht, aber auch irgendwie journalistisch auf oder versuche das zumindest zu tun. Und in dem Kontext zu sagen, auch gerade so kurz vor der Wahl, wählt diese Partei nicht oder wählt auf jeden Fall diese Partei, finde ich schwierig, weil ich glaube, dass es mich unglaubwürdig macht oder meine Arbeit sozusagen so eine schlechte Note vielleicht geben könnte. Und es gibt zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ganz, ganz klare Regeln, wie du als Gesicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sozusagen über Parteien, mit Parteien und so weiter reden darfst, zumindest in Inhalten, die quasi dann auch veröffentlicht werden. Aber also weiß ich auch nicht genau. Es gibt ganz klar zum Beispiel, das liegt ja auch, so siehst du es ja auch immer, dass in Talkshows müssen immer Mitglieder von verschiedenen Parteien vertreten sein. Du darfst jetzt nicht einfach nur jemanden von der CDU da sitzen haben und die SPD und die AfD und die Grünen und die Linken und so weiter kommen alle nicht zu Wort. Es gibt da ganz klare Regeln. Es gibt auch Regeln, wie kurz du vor einer Wahl noch Inhalte machen darfst. Also zum Beispiel, ich habe ja 2017 habe ich ja diese Live-Show gemacht zur Bundestagswahl. Und die haben wir extra eine Woche vor die Wahl gelegt. Eigentlich wollte ich die am Samstag vor der Wahl machen. Und dann hieß es, können wir nicht, weil wir können nicht einen Tag vor der Wahl Inhalte zu der Wahl machen, sonst ist das vielleicht Wahlbeeinflussung. Sondern wir müssen da Luft dazwischen lassen, damit Leute noch Zeit haben, sich dazwischen selbstständig irgendwie zu informieren. Keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung war das. Aber das verstehe ich und das teile ich. Und ich persönlich für mich möchte, also ich bin eher zu sagen, mir sind Themen wichtig, Klimaschutz ist mir zum Beispiel wichtig. Und wenn aus dem Thema Klimaschutz oder Artikel 13 der logische Umkehrschluss ist, okay, ich werde wahrscheinlich nicht die CDU wählen, dann ist das für mich okay. Aber ich präsentiere die Themen, ich präsentiere, wie unterschiedliche Parteien dazu stehen. Und ich präsentiere. Du willst nicht beeinflussen. Ich möchte nicht beeinflussen. Ich möchte, dass die Leute selber zu der Entscheidung kommen. Ich will das kommen. Ja auch nicht. Ich bin da eingeschränkt bei dir, weil ich das auch so sehe, dass man eigentlich nicht sagen sollte, wähl das nicht. Ich habe vor ein paar Jahren, als die Bundestagswahl war, habe ich auch gesagt, wenn ihr unbedingt die AfD wählen wollt, wünsche ich mir, dass ihr euch wenigstens informiert habt, warum ihr das tut. Und nicht nur aus Trotz oder weil ihr nicht wisst, wo ihr sonst ein Kreuz machen wollt. Ich sehe aber auch den Punkt von Rezo, deswegen ich jetzt zum Beispiel auch diese Petition unterschreibe, weil in diesen Punkten, die er da anspricht, ist die aktuelle Regierung halt gerade auf dem Kurs. Und ich glaube auch, dass durch so eine Protestaktion kann man darauf aufmerksam machen, die Parteien auch, dass sie auf einem falschen Kurs sind. Weil du siehst ja gerade auch an der extremen Gegenreaktion, da ist ja nicht ein CDU-Politiker, selbst von der Jungen Union, von dem man annehmen könnte, dass sie irgendwie halbwegs cool drauf sind oder so ein bisschen Verständnis haben, kriegst du nur Gegenreaktionen. Weshalb da nicht abzusehen ist, dass da ein Kurswechsel irgendwie abzusehen ist. Und wenn man jetzt sich mal die Hochrechnungen der Wahlen anguckt, siehst du, dass die CDU immer noch weit vorne ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Leute, die man eben nicht erreicht, also die Leute eben, die in der Überzahl sind, die Altwähler, dass die so ein Video gar nicht mitbekommen haben oder es nicht ganz aufnehmen können. Deswegen deswegen unterstütze ich das einfach. Deswegen sage ich so, auch wenn ich auf der anderen Seite sage, ich würde persönlich auch nie sagen, wähl nicht die CDU, wähl nicht das, aber finde, es ist trotzdem ein Kurs, den man wählen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Also ich habe das jetzt für mich so getroffen, auch gerade, weil es jetzt sehr kurz vor der Wahl ist. Aber ich bin mir unsicher, ob das richtig ist. Deine Entscheidung. Ja, denn was wir ja sehen auf der Welt ist, dass Populismus oder anders zu formulieren, sehr klar formulierte Aussagen, wie zum Beispiel die Zerstörung der CDU oder sehr klare Fronten, anscheinend sehr gut funktionieren. Und wir deswegen ja auch diesen Anstieg des Populismus sehen, weil es eben bei so vielen Leuten resoniert. Und sie sagen, ja geil, endlich gib mir mal jemand was, wo ich dahinterstehen kann, wo ich das verstehe. Das war ja das Argument beim Newsstand, das mir ganz viele gegenüber erbrachten. Die sagten, wenn er das so formuliert, wie er es tut, dann erreicht das die Leute sehr viel mehr, als wenn man das auf einem sachlichen Wege tut. Genau, was ich schade finde, aber offenbar ist das ja schon durchaus richtig. Die Videos, die ich jetzt gemacht habe, ich bin stolz darauf. Mir haben auch schon Leute geschrieben, dass sie bei sich im Unterricht gezeigt wurden, dass Lehrer die benutzen und so weiter. Aber das ist halt nicht sexy. Ne? Also ich habe ja wirklich versucht, diese Videos so unterhaltsam und lustig und sexy zu machen. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ich finde, wir haben echt, also das ganze Team, riesig viele Aufwand betrieben, haben das super gemacht. Aber ich glaube, dass sein Video, was politische Bildung angeht, den viel größeren Effekt hat. Das ist vielleicht etwas, was jetzt Ich glaube, die Gesamtheit macht's. Ich glaube, dadurch, dass all eure Videos sind ja jetzt gerade, ich habe von kurz gesagt, habe ich was gesehen. Oh ja, auch ganz tolles Video. Jürgen ja. Rotschmann hat was gemacht. Und ich glaube, viele in Zusammenarbeit mit der BPD. Mit Funk, also kurz gesagt, und Mirko sind beide Funk. Okay. Ja. Bei mir war es BPB. Ich glaube schon, dass das gut ist zu sehen, auch jetzt, dass ein Revi Insight, auch ein Dena, dass die auf Twitter viel machen und so. Es ist gut, glaube ich, dass die Kids auch mitbekommen, dass die YouTuber, das war auch ein Posting bei uns im Reddit, den ich ganz gut fand, dass sich immer mehr dieser Leute, über die wir uns immer beschwert haben, die haben ja immer gesagt, dass die nie Stellung beziehen. Und das machen jetzt immer mehr. Und das ist eine gute Sache. Ja. Denn statt immer zu sagen, kauf meinen Scheiß und mein Merch, sagen sie jetzt auch, mach mal nicht CDU oder tötet mal keine Leute. Das ist nicht so gut. So, und das ist eine gute Sache. Und deswegen möchte ich es nochmal klar sagen, weil wir das jetzt irgendwie 30 Minuten lang so ein bisschen getan haben. Wir versuchen das einfach nur für uns zu verarbeiten, weil es mich auch so ein bisschen überrascht, wie erfolgreich das geworden ist. So ein zähes Thema. Du bist auch ein bisschen Neid dabei, möchte ich sagen. Neid ist auf jeden Fall auch dabei, weil ich mich halt wirklich frage, habe ich bisher und jetzt vielleicht auch gerade in den Videos das Ganze vielleicht falsch angegangen oder braucht es diese Mischung? Aber ich finde, das, was er gemacht hat, ist auf jeden Fall richtig. Ich finde es toll, dass er es gemacht hat und da nochmal Applaus. Ja, um nochmal dir Mut zu sprechen, so wie du die Videos gemacht hast, so kann es, glaube ich, auch kein anderer. Und ich möchte diese Videos auch von dir sehen. Ich finde, das hast du auch super gemacht. Das ist ja, wir haben ja so oft drüber gesprochen, das sind vielleicht nicht die, die gut geklickt werden, aber es sind trotzdem auch die, die es in der Mischung auch braucht. Weil ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich abends ins Bett gehe, wenn ich weiß, dass es neben dem Video von Rezo, das die Zerstörung der CDU heißt, auch vier Videos von dir gibt, die ganz sachlich und clever das Ganze auf einer anderen Ebene nochmal erklären. Deswegen von mir ein Tusch. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Wir kommen mal zum Flash. Den haben wir nämlich die letzten Male gar nicht groß angekündigt und haben ihn jetzt auch ein bisschen übersprungen. Wir haben auch immer noch keinen Soundeffekt. Stattdessen ist unser Flash-Soundeffekt ist jetzt der hier. Nein, ist er nicht. Ich möchte ab nächste Woche, dass wir da ganz schnell Queens Flash Gordon Soundtrack drin haben. Ich glaube, das ist rechtlich schwierig. Das ist egal, Robin. Meine Videos sind eine einzige rechtliche Katastrophe. Noch ein Funfact. Die CDU hat ja jetzt einen YouTube-Kanal gestartet. Ach. Und als allererstes haben sie erstmal lauter ZDF-Videos gerippt, wo CDU-Kandidaten drin vorgekommen sind und bei sich auf dem YouTube-Kanal hochgeladen haben und alle direkt so, Artikel 13? Ja, sehr gut. Die sind gut. Okay, pass auf, ich habe dieser Tage mal wieder in die Trends geguckt und war ganz überrascht. Auf Platz 5 habe ich ein Video entdeckt. Das hat mich schockiert, denn ich glaube, so in SIP-TV oder so habe ich auch mal wieder nicht It's in TV. It's in TV. Es gehört nicht zu der Gruppe, die normalerweise da ist. Du hast dann Starzip und du hast Promiflash normalerweise. It's in TV kannte ich noch gar nicht, ist jetzt ganz nach oben geschossen, denn die haben einen krassen Skandal aufgedeckt. Mhm. Denn Dagi B hatte letzte Woche ein Video gemacht, das hieß, was ich so esse. Und dann hat sie halt gezeigt, was sie so in der Woche so isst. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie schwanger ist. Ich glaube, ist die nicht auch schwanger? Das weiß ich nicht. Haben wir jetzt gerade ein neues Gerücht in die Welt gesetzt? Keine Ahnung. Ich glaube fast, sie ist schwanger. Also sie ist schon deutlich, sie hat ein bisschen zugenommen. Das sieht man ja an. Deswegen würde ich vermuten, dass es so ist. Wenn nicht, ist aber natürlich auch, kann ja zunehmen. Jetzt machst du direkt dieselbe Headline wie jetzt in TV. Nein, aber Dagi B hat zugenommen. Aber worum es eigentlich geht, jetzt red mir doch nicht rein, Mann. Sie isst halt Die Leute haben sich beschwert unter dem Video, sagen, du isst ja maßlos. Sie hat nämlich gegessen, was sie will. Und jetzt hat sie ein Video gemacht, in dem sie sagt, naja, ich habe halt gegessen, worauf ich Lust habe. Und It's in TV hat da ein Ding draus gemacht. Dagi B muss sich rechtfertigen, Skandal, weil sie zu viel isst. Und es ist halt wirklich gar nichts. Es ist halt, sie sitzt da und sagt so, ja, ich esse halt, habe halt so viel gegessen, wie ich wollte, kommt damit klar. Ich habe nirgendwo einen Shitstorm gesehen, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Das ist auf Platz 5 in den Trends und das fand ich sehr interessant, worüber sich diese ganzen Promi-Magazine, ich würde es gar nicht als Magazin, dieser Müll, worüber die sich echauffieren. Aber auch da ist ja wieder, da ist ja jetzt die Frage der Balance der Influencer-Verantwortung. Bist du auf der einen Seite sozusagen als Influencer verantwortlich dafür, gesunde Ernährung zu predigen oder auf der anderen Seite Body Positivity und dass du ja auch einfach machen kannst, was du willst? Also, schwierig. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand den Anspruch haben sollte, in den Videos plötzlich, ne, also wenn du nicht rauchst und säufst in den Videos, das ist, glaube ich, ein Konsens, auf den wir uns einigen können. Aber ich finde das total absurd, wenn Montana Black da sitzt und sich in jedem Stream 20 Chips und 10 Energy Drinks reindrücken darf. Dann kann Dagi B essen, was sie will. Das kann sie auch ohne Montana Blacks Dinger. Also ich finde das total absurd. Tanzverbot darf das auch. Also ich finde das abstrus, wenn plötzlich alle nur noch Äpfel in ihren Videos essen dürfen. Oder vielleicht einfach gar nicht essen in den Videos. Das wäre, glaube ich, noch besser. Dann schmatzt weniger vor der Kamera. Aber dann ist so ein Video, was esse ich diese Woche, relativ schwierig. Findest du nicht auch? Ich meine, Sarrazin und Gronkh haben früher diese Let's Eat-Dinger gemacht, wo sie sich vollgestopft haben mit Müll, den sie irgendwie im Ausland geholt haben. Aber da ist ja auch sehr deutlich, dass es sozusagen ein klarer Moment ist, in dem sozusagen jetzt einmal alle Süßigkeiten ausprobiert werden. Ja. Aber teilweise wurde sich, glaube ich, in diesen Videos übergeben. Kann das sein? Oder sie waren kurz davor? Keine Ahnung. Ich finde es nur anmaßend zu sagen, so, ich gucke mir ein Video an, das heißt, mein Star guckt, isst was, und zwar was er will, und dann beschwere ich mich, weil er was isst. Ich habe gar keine Meinung in die eine Richtung oder die andere. Ich finde es einfach nur spannend, dass Doch, du sagst schon wieder, du möchtest auf deinem Kanal nicht essen. Ich möchte auch. Ich habe mich entschieden, so ganz kurz vorher, ich esse nicht mehr. Ich finde auch Livestream, also das auf dem Kanal, bei YouTube-Videos wird das ja nie passieren, aber ich finde Livestreamer, die in Livestreams essen, gehören weggeschlossen. Das finde ich eklig. Ja, ich habe früher ja mal Ärger bekommen, weil ich Kaugummis kaue in Videos. Stimmt, ja. Aber das ist mir größtenteils egal. Robin, ganz kurz, was würdest du machen wollen, wenn morgen deine Karriere als Politik-YouTuber und Zerstörer endet? Was würde ich dann machen? Was wäre deine Karriere? Lokführer werden. Lokführer? Das ist ja etwas für. I like trains. Warum gerade Lokführer? Ich habe gehört, du hast viel Freizeit, weil du sitzt ja einfach vorne, der Zug fährt auf Schienen, du musst nicht viel machen. Und in der Freizeit. Aber du musst mal was durchsagen. Aber das finde ich auch cool, du hast so viel Macht, weißt du? Du kannst so dieses Gerät nehmen, kannst einfach was reinsprechen. Ja. Das ist so wie hier in den Podcast reden, weißt du? So, jetzt eine Runde noch hier. Kann man so noch mal eine Runde hier jetzt hier noch und zuschreiben bitte? Ich mache jetzt einfach mal so ein Bild, wie ich das machen würde. Mhm, mach mal. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Mhm. Und dann, oh, yeah, oh. Das klingt komisch, Robin. Ich glaube, was ist da los? Das macht man nicht. Das ist nämlich jetzt in Amerika passiert. In England. Da hat nämlich jemand, der ein Lokführer, gedacht, so, so langweilig hier vorne, dann mache ich mir erstmal ein Porno an. Und eigentlich, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ist in den WLAN-Netzen dieser Bahnen, glaube ich, auch bei der Deutschen Bahn, sind die ganzen Pornoseiten gesperrt. Kannst du die gar nicht gucken. Damit wahrscheinlich die Leute sich hinten nicht, während die Kids da sitzen, Pornos angucken. Aber offenbar auch, damit die Lokführer vorne sich nicht einen von der Palme wedeln. Dieser Lokführer hat die Funksprechanlage angelassen. Und du hörtest dann das Geficke im Hintergrund. Ja, das ist ganz groß. Es gibt ein Video davon, da sitzt so einer und filmt gerade, wie dann, Der sitzt so im Zug und filmt so alle anderen Passagiere und du hörst halt durch diesen ganzen Zug schallend den Sound, also den, einfach das, die Audiospur von dem Porno laufen. Das klingt wie ein Ausschnitt aus einer handelsüblichen Adam Sandler-Komödie. Ja, absolut. Wo dann so ein Kind da sitzt, anfängt zu weinen und fragt, was ist denn da los, Mami? Ich habe nichts gelesen, was an Konsequenzen auf den jungen Mann zukam oder alten Mann, ich weiß es nicht. Aber das scheint gerade so das Ding zu sein. Es gab hier in Deutschland jetzt auch eine Meldung, Da hat eine Kontrolleurin, eine Kontrolleurin, hat gedacht, so nach der Arbeit, was mache ich hier? Pornos drehen ist doch eine ganz tolle Idee. Und hat sich so Fake-Passanten reingeholt, hat dann gesagt, hallo, ihr Fahrkarten bitte, neu zugestiegene Personen bitte vorzeigen. Und dann hat die Person gesagt, oh nein, ich habe gar keinen Fahrschein. Ja, was machen wir da denn jetzt? Da müssen sie aber bestraft werden. Kommen Sie mal vor, jetzt hier ins Führerhäuschen. Und dann wurden die dann weggeknallt. Das war eine echte Fahrkartenkontrolleurin? Sie ist Fahrkartenkontrolleuse gewesen, und hat dann nach der Arbeit diesen Zug, in dem sie gearbeitet hat, offenbar dann fremd benutzt. Noch gepachtet. Der stand dann rum, hat sie gedacht, nutze ich mal. Die Bild hat jetzt ein Interview mit ihr geführt und hat sie gefragt so, und sie sagte so, sie versteht das überhaupt nicht. Sie ist nämlich entlassen worden. Sie kann sich überhaupt nicht verstehen, dass sich da Leute aufringen. Ist, was sie in ihrer Freizeit macht, das wäre ja wohl egal. Nun hat sie natürlich das Arbeitsgerät benutzt. Deswegen ist das offenbar nicht so egal. Finde ich aber witzig, dass die Bild gleich wieder mehr weiß. Ja, ist das Lokführer oder Fahrkartenkontrolleur? Ich meine, in dem Fall ist die Arbeits Lokführer. In dem Fall ist ihr Arbeitsgerät ja der Zug. Aber was ist, wenn du das im Firmenwagen machst zum Beispiel? Was passiert dann? Ich weiß es nicht. Aber hast du das mitbekommen? Bist du bei Immobilien Scout? Ja. Angemeldet? Hast du diese Mail vor ein paar Wochen bekommen? Nee. Wo es darum ging, hat jeder bekommen. Ich dachte, ich bin der Einzige, dass es einfach so Targeting gewesen ist. Also Pornos drehen in deiner Wohnung beziehungsweise im Haus Pornos drehen, ist das erlaubt, ja oder nein? Das scheint eine sehr häufig gestellte Frage gewesen sein, denn diese Mails, die dann von Immobilien-Scout rumgehen, adressieren dann eigentlich solche häufig gestellten Fragen. Und darin wurde dann geschrieben, dass es wohl einen Fall gab, wo große oder kleine Geschäft das Pornos gedreht wurden und dann auch noch das große oder kleine Geschäft im Treppenhaus verrichtet wurde. Und obwohl es aufgemobbt wurde hinterher, sei das wohl eine Belästigung der anderen Leute und das dürfe man dann nicht. Und im Treppenhaus. Das finde ich sehr interessant, dass das vor bei Immobilien-Scout ganz großes Thema ist. Also, aber in deiner Wohnung darfst du. Ja, also Pornos drehen überall, auch im Auto. Das scheint nicht nur uns hier zu beschäftigen, Robin. Deswegen informiert euch. Aber macht es am besten nicht während der Arbeitszeit. Wir haben auch jetzt bei Minute 40 haben wir Updates zu letzter Woche. Und zwar dieser Podcast ist jetzt mittlerweile so, dass wir von hinten nach vorne. Durch unsere Soundeffekte sind wir einfach viel besser. Wir haben schon lange keinen mehr eingeschaltet. Viel besser strukturiert. Was haben wir denn noch hier? Ja, das ist den können wir dauerlaufen. So viel zur Struktur. Und zwar zu unseren beiden YouTube-Skandalen aus letzter Woche, den beiden großen Abo-Verlusten, nämlich James Charles und dann Pro Jared, gibt es zu beiden ein Update. Und zwar hat James Charles hat quasi Der hat nochmal ein Video gebracht, in dem er jetzt aufräumt. Also er hat dann nochmal gesagt am Anfang, hey, danke an Tati Westbrook auch, dass sie das Thema aufgegriffen hat und dass das jetzt so aufgeblasen wurde, tut allen Beteiligten leid. Tati Westbrook hatte nämlich auch nochmal ein Video gemacht, in dem sie sagte, puh, ich bin nervlich am Ende, ich werde mich jetzt ein bisschen zurückziehen, weil sie auch, glaube ich, sie hatte wohl nicht gerechnet damit, dass das so durch die Decke geht. Das kannst du ja auch nicht vorhersagen. Und in dem Video, in James Charles' Video, hat er jetzt nochmal seine Punkte aufgeführt, indem er sagt so, nee, Moment, das war ja alles so gar nicht. Oder es war so, aber das ist meine Perspektive. Genau, und hat auch noch irgendwie andere, ganz viele Screenshots angefügt und so weiter. Und hat es dann tatsächlich geschafft, nachdem er erst 3 Millionen Abonnenten verloren hat, sofort nach diesem Video wieder über 1,5 Millionen Abonnenten dazu zu gewinnen. Also das ist ja das, was ich letzte Woche angesprochen habe mit diesem, also entweder die gefallen diese Beauty-Videos von ihm oder halt nicht. Und was hat denn dieses Drama damit zu tun? Haben uns auch einige Leute für kritisiert auf Reddit, dass sie meinten so, oder seid ihr nicht tief genug drin? Da ist noch ganz, ganz viele Facetten zu diesem Beauty-Drama. Und äußert euch doch nicht dazu, wenn ihr nicht tief genug drin seid. Da muss man sagen, da dürften wir diesen Podcast hier nicht machen, weil wir sind natürlich in ganz vielen Themen nicht drin. Vor allen Dingen so in so. Also nicht in dieser Tiefe, du müsstest ja diese ganze Geschichte von diesen drei Personen miteinander. Außer im Porno-Thema, Robin, da bist du ganz tief drin. Ganz tief. Nee, auf jeden Fall hat er es tatsächlich dann irgendwie geschafft, mit einem Video die ganzen Leute, die sagen so, er hat böse Dinge getan, Deabo. Und dann kommt er wieder so, nö, hab ich nicht. Abo. Also es ist wirklich, also anscheinend das verstehe die ich Hälfte nicht, der Leute, die ihn deabonniert haben, sind hingegangen und sagen, okay, jetzt komme ich wieder. Ach so, das hat er gar nicht so gemeint. Ne, ach so, ne, dann. Und Teddy Westbrook, das muss man auch dazu sagen. Die ist jetzt wieder in den roten Zahlen. Ne? Die hat ja 300.000 Abonnenten verloren. Genau, die sind jetzt nur noch Deabos, nachdem sie, ich glaube, das schnellste Wachstum, weil ich glaube, hier war das, der Gag war irgendwie, dass, ich glaube, Jake Paul oder so gesagt hat, so, ey, ich habe 1 Million Abonnenten in 3 Monaten gemacht. Das ist irgendwie krass, das war, oder 3 Millionen in 3 Monaten oder sowas. Und dann hat sie irgendwie 3 Millionen in einer Woche gemacht. Mhm. Und also das war ein rekordverdächtiges Wachstum auf jeden Fall. Und bam, jetzt direkt, nachdem James Charles das Video gemacht hat, kein Wachstum mehr, sondern negatives Wachstum. Ich verstehe es vor allen Dingen nicht, weil ich hatte ja letzte Woche noch angenommen, dass die Leute, die deabonniert haben, einfach Leute waren, die vorher von Teddy Westbrook rübergegangen sind. Nun sagt er, hier, das ist meine Perspektive, warum haben die Leute dann das Gefühl, okay, jetzt muss ich hier wieder deabonnieren? Wobei man ja nicht sagen kann, dass sie hat 4 dazu gewonnen, dass diese Leute irgendwie, die sind wahrscheinlich von außen gekommen. Und ja, die haben vielleicht auch nur des Dramas wegen abonniert. Das hast du ja auch häufig, auf dem Stand zu bleiben. Ich glaube, ich habe generell ein ganz anderes Verständnis davon, wie ich YouTube konsumiere, als anscheinend viele Leute. Weil ich habe auch das gibt es inzwischen weniger, aber es gab mal so eine ganze Zeit, wo Leute immer gerne D-Abo in die Kommentare geschrieben haben, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat. Wo ich meinte so, ja, also, ja, aber es war wie so eine Drohung. So. Ich glaube, sie wollen ja noch ein letztes Statement dalassen, weil sie ja auch so ein bisschen wissen, was das bei manchen bewirkt. Ja, also deswegen, abonniert Kanäle, die ihr gerne guckt und das war's dann. Es gab noch bei Pro Jared, wir hatten es letzte Woche angesprochen, hatte er so mehrere Problemchen, unter anderem, dass er seine Frau ja betrogen hat, die hieß, wie hieß die, Holly? Nee. Die heißt Heidi. Heidi, genau. Und Holly war die Dame, die Affäre, mit der er sie betrogen hat. Und dann gab es aber auch noch eine andere Seite, nämlich, dass er junge Leute, auch Minderjährige, dazu aufgefordert hat, Nacktfotos zu schicken, und mit einigen auch geschlafen hat. Wohl. Ach so? Ja, hast du das gar nicht mitbekommen? Nee. Es sind Chats herumgegangen, in denen er auf Conventions hat er sich mit Leuten auf Hotelzimmern getroffen. Ich kann dir jetzt nicht konkret sagen, ob unter denen, mit denen er geschlafen hat, auch die Minderjährigen gewesen sind, aber ich las immer wieder, dass Leute sagten, der wird künftig in den Knast kommen. Scheinbar ist das wohl der Fall. Okay. So, jetzt hat er ein Statement rausgebracht diese Woche, in dem er sagt, nochmal eine andere Perspektive. Er sagte, er wollte das eigentlich alles gar nicht so groß aufblasen, natürlich nicht. Und das ist eine interessante Fügung. Es gab eine offene Beziehung mit der Heidi. Heidi hat ihn darum gebeten, also sie war diejenige, die vorgeschlagen hatte, eine offene Beziehung zu führen, weil sie wohl, sie war offenbar nicht ganz zufrieden und hat eine Fernbeziehung dann geführt, woraufhin er sich dann mit der Holly eingelassen hat. Angeblich auch basierend darauf, dass sie vorgeschlagen hat, meinte, hey, mach's mit der. Dann, also, es ist wieder so, da möchte ich mal einen Film drüber machen. Hier, wirklich, das ist 50 Shades of Grey oder irgendwie sowas. Also die Story ist jetzt wohl nach diesen neuen Informationen, es geht ja eigentlich um 4 YouTuber, nämlich einmal nochmal den Ross von Game Grumps, der ja der Ex-Mann ist von dieser Holly. Ja. Diese Holly hat jetzt auch nochmal Chats von Heidi veröffentlicht, also der Ex-Frau von Pro Jared, dass die diese offene Beziehung hatten und dass dann auch die beiden miteinander kommuniziert haben, also die quasi von Frau zur Affäre, haben die beiden sich halt drüber abgesprochen, so was er so mag und was er nicht mag. Echt? Und das ist also mega komplex. Aber diese Nachrichten, die sie veröffentlicht hat, da stellt sich dann halt durch die Timestamps wohl raus, dass dieser Ross von Game Grumps zu dem Zeitpunkt dann wohl doch noch mit ihr verheiratet war und sie ihn betrogen hat. Mhm. Dann gab es jetzt das Gerücht, dass Ross und sie vielleicht gar nicht mehr offiziell zusammen waren und er selber davon wusste, denn er hat sie geheiratet, als er noch keine Green Card hatte und hat vielleicht durch die Beziehung eine Green Card bekommen, ist zumindest eine Theorie. Und die Alien Queen hat auch noch irgendwie mitgemischt. Also es ist super skurril und da merkt man wieder, warum, Leute? Also wenn das so viele Facetten hat und so viel Quatsch drumherum, warum das dann in die Öffentlichkeit ziehen? Und aktuell muss ich sagen, sehen alle Beteiligten, also auch die Heidi, die ja eigentlich die Heldin dieser Story war, sehen alle irgendwie ein bisschen komisch aus. Denn sie war ja diejenige, die das öffentlich gemacht hat, dass er diese Affäre hatte. Und wenn man diesen Chat, solange die nicht gefaked sind, Glauben schenken darf, dann war sie auf jeden Fall informiert. Und das war keine News für sie, dass sie diese Beziehung hatte. Das ist eine Information, die sie dann auch bewusst ausgelassen hat, um ihm zu schaden. Ich glaube ihr trotzdem, dass sie von ihm gegaslightet wurde in gewisser Hinsicht, weil was sie und glaube sogar er auch sagt, ist, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt sagte, sie will das nicht mehr. Ja, ja, genau. Also die sind dann wohl, sie haben sich, haben wohl gegen Auflagen dieser offenen Beziehung und zwar wohl direkt, also das, gestoßen. Genau, also irgendwie, also klar, ne, sie hatte wohl zuerst die offene Beziehung, hat dann gesagt, hey, mach doch auch mal. Dann hat er gemacht und dann meinte sie wohl, oh, übrigens, finde ich nicht so geil, jetzt, wo ich drüber nachdenke. So stellt er das dar in den Chats, aber auch durch sie ist es dann wieder andersrum, dass ich weiß auch nicht, warum wir da so viel Detail drüber reden. Das muss man ganz offen sagen, das ist eigentlich eine Sache, die ultra privat ist. Und das, ich kann nicht verstehen, das haben wir letzte Woche ja schon gesagt, warum wird das so in die Öffentlichkeit getragen? Also ich, das ist ja peinlich für alle Beteiligten. Ja. Also in seinem Statement, das muss man noch dazu sagen, das finde ich schon einen wichtigen Punkt, hat er komplett ausgelassen, dass er sich da quasi mit Minderjährigen. Und das ist ja das sozusagen, also ich glaube, auch in seiner Community, in seinem Reddit, das war ja das Spannende, dass sozusagen seine Community sich komplett gegen ihn gestellt hat. Und das ist auch immer noch der Fall, denn, und darauf geht er in seinem Statement ja auch gar nicht ein, aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich aus gutem Grund nicht, nämlich, dass das, was ja eigentlich durch dieses Drama an die Oberfläche gekommen ist, ist dieses Thema mit Nacktfotos an Minderjährigen und potenziell noch irgendwelche anderen Sachen. Ja. Und das ist ja das, was ihm jetzt gerade wirklich zum Verhängnis wird. Alles drumherum ist irgendwie so zusätzlich weirdes Drama mit weirdes, vier YouTubern in einer Dreiecksbeziehung. Telenovela. Ist wirklich eine Telenovela, ganz spannend. Also, apropos Telenovela, Robin. Ja. Hast du mittlerweile schon die Game of Thrones Staffel zu Ende geguckt? Ich habe. Oder haben wir vorher noch ein Thema? Ich glaube, wir sind jetzt auch bei 50 Minuten. Ich glaube, wir sind damit gut bestellt, wenn wir jetzt zum Abschluss noch ein bisschen über Game of Thrones lästern. Das heißt, alle, die es noch nicht gesehen haben und es noch gucken wollen, ist jetzt ein guter Abschluss. Achso, sonst hätten wir noch über Huawei gesprochen, ne? Huawei? Ja, aber es. Ja, müssen wir nicht. Deswegen, Game of Thrones, der Aufhänger ist, dass es eine. Wir sind nicht die Einzigen gewesen, die jetzt, oder ich zumindest, wir haben jetzt noch gar nicht so groß darüber geredet, deswegen ist das jetzt hier gerade eine Premiere, dass ich bin gar nicht begeistert. Und so auch ungefähr 1 Million Fans, denn es gibt Petitionen mittlerweile, die fordern, dass die 8. Staffel komplett geremaked wird. Ja. Und also ich will an der Stelle kurz einmal vorher anfügen, wir haben ja in der Vergangenheit öfters Werbung gemacht, unter anderem für Game of Thrones, für Sky Ticket. Einfach nur, dass wir es mal gesagt haben, weil nämlich, es hatte neulich mal jemand angesprochen, dass er meinte, das wäre eine Sache, die, glaube ich, Total Biscuit früher mal gesagt hätte, dass er quasi bei Kritiken auch immer dann noch mal sagt, dass es irgendwie eine werbliche Kooperation gibt, auch wenn das, was wir jetzt gerade machen, ja offensichtlich keine Werbung ist. Einfach nur, weil er der Meinung war, dass Leute, die für etwas bezahlt werden, dann entweder sozusagen beide Seiten des Spektrums in die Extreme gehen. Also entweder du wurdest dafür bezahlt und deswegen sagst du, oh ja, mega, mega geil. Oder du wurdest dafür bezahlt und dann ist es scheiße und dann fühlst du dich schlechter drüber, dass du dafür Werbung gemacht hast und sagst dann, dass es viel schlechter war, als es eigentlich ist. Sehe ich nicht so, aber ich würde es trotzdem mal erwähnen. Ja, wir haben ja Werbung zu einem Zeitpunkt gemacht, einmal vorher und einmal in der Mitte, wo noch nicht ganz klar war, wie sieht jetzt das Ende überhaupt aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde auch jetzt noch Werbung dafür machen, sich das anzugucken, weil das Ende will es ja trotzdem sehen. Nur weil sehen, wir beide es nicht, das ist ja dasselbe wie bei Avengers Endgame, nur weil ich den nicht mochte, sage ich den Leuten jetzt nicht, geht nicht ins Kino. Ja, ich mochte ihn sehr. Ja, du zum Beispiel, weil Geschmäcker ja eben unterschiedlich sind. So ist es jetzt auch bei dieser Staffel, da gehen die Meinungen auseinander, sie sind aber deutlich auf der negativen Seite. Und sie sind es vor allen Dingen wegen der letzten beiden Folgen, die 5. und die 6. Ich kann sagen, es fing an wie immer. Die ersten Folgen waren immer so die, boah, ein bisschen vor sich hingedörpelt. Und dann kam ja schon in der 3. Folge die große Dunkelheit. Ja. Man hat nicht viel gesehen in dieser Schlacht. Und es kam vor allen Dingen so eine Überraschung, weil viele ja dachten, der Night King ist der, das ist er. Er ist der große Endgegner und das wird jetzt die 6. Staffel, wird im Grunde das Zusammenrotten sein und diese Sache um Cersei wird sich dann eher, also der eigentliche Kampf um den Iron Throne wird sich nur am Rande. Ich glaube auch, weil viele gedacht haben, dass die quasi die übergreifende Dramaturgie oder Moral dieser Geschichte ist, zu sagen, ihr kämpft hier in diesem ganzen politischen Bullshit und in Wirklichkeit geht gerade die Welt unter und keiner macht was. Könnte man auch übertragen auf Klimakatastrophe und alle kappeln sich über andere Sachen, wie Artikel 13. Schön, da hast du schöne Allegorie auf Artikel 13 gesehen in Game of Thrones. Da hat er schon George R. R. Martin drüber nachgedacht, was er gesagt hat. Ja, das ist Axel Voss. Nee, aber du verstehst, was ich meine sozusagen. Also die Idee war, die viele Fans hatten oder die auch viele Buchleser, glaube ich, hatten, dass eben der Nachtkönig so ein Endgegner ist, der quasi diesen ganzen Kampf überschattet und am Ende eigentlich zeigt, wie lächerlich diese politische Kappelei davor war. Und das ist nicht so, denn er stirbt halt einfach so. Wird einfach abgestochen von. Achso, wir haben es noch nicht gesagt. Übrigens, also jetzt ist klar. Wir haben gesagt, ihr müsst ausschalten, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Spoilern. Natürlich spoilern wir, ist ja klar. Der stirbt einfach. Und nicht nur das, sondern damit endet quasi sehr. Also ich würde fast sagen, also nicht unspektakulär, aber sehr plötzlich dieser große Faden. Und das passiert in dieser 8. Staffel immer und immer wieder, dass diese ganzen Fäden innerhalb von 6 Folgen oder sogar weniger als Polter durcheinander zu Ende gebracht werden müssen auch irgendwie. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil sie das immer wieder auch in Interviews gesagt haben, wir mussten ja jetzt zu einem Ende kommen und ich dachte mir nur, ja, warum eigentlich? Also, das ist doch von HBO, ist doch 100 Pro, ist doch eine Goldgrube für die. Ja. Natürlich kostet das auch viel, aber warum nochmal musste das zu Ende gehen? Warum musste man das deswegen auf 6 Folgen herunterstumpfen, dann auch nochmal? Noch weniger als die Staffel davor. Ich hatte nämlich bei alter Kritik einen sehr guten Punkt gelesen. Es gab so einen Artikel, der sich damit auseinandergesetzt hatte und der hat die verschiedenen Arten von Autoren mal gegenübergestellt. Mhm. Der meinte, es gibt die Plotter, die üblicherweise im Fernsehen oder für Filme arbeiten. Das sind so die typischen Drehbuchautoren, die haben einen Anfangpunkt und einen Endpunkt und plotten von Anfang an schon ganz klar, so sieht das aus. Dadurch sind diese Geschichten aber immer sehr, ja, eher simpel gehalten und haben nicht viele Überraschungen, halt nicht viele Überraschungen parat. Und dann gibt es die, die nennt man wohl Panzer, weil sie aus der Hose, von der Hose, locker aus der Hose vor sich hinschreiben. Panzer, ich dachte, wie Pants. Und die schreiben die Charaktere, die entdecken quasi die Welt und die Charaktere, während sie schreiben. George R. R. Martin ist so jemand, der schreibt die Charaktere in der Anfangsversion aus und guckt dann, welche Entscheidungen treffen sie. Und die Entscheidungen, die sie treffen, treffen sie aber auch auf Basis der Entscheidungen, die sie schon vorher getroffen haben. Und dadurch haben diese Charaktere auch so lebendig und glaubwürdig gewirkt. Das ist aber wiederum die größte Kritik an diesem Schreibstil ist häufig, dass man anfängt zu meandern. Und das ist in Büchern ja auch zu erkennen. Und dieser Artikel sagte dann, dass keine dieser beiden Arten zu schreiben besonders gut oder besonders schlecht wäre. Das sind nur unterschiedliche Herangehensweisen. Das Problem, was hier passiert ist, dass du erst jemanden wie den Martin hattest, der ein Panzer ist, also der vor sich hinschreibt. Ja. Und dann hast du plötzlich zwei Plotter, die 2 Staffeln Zeit haben, das Ding zu Ende zu bringen. Und warum auch immer sie dieses erzwungene Ende sich gesetzt haben. Also das Gerücht ist ja folgendes. Also es gibt quasi mehrere Gerüchte, aber also angeblich. Da möchte ich, bevor du das sagst, das klingt nämlich sehr atmosphärisch. Jetzt kommt das Gerücht von Robin. Es gibt mehrere Gerüchte. Gerücht Nummer 1 ist, dass das Ende, was sie jetzt in der Serie hatten, dass das tatsächlich das wahre Ende ist, was George R. R. Martin ihnen auch vorher verraten hat, auf das sie sich dann quasi hinarbeiten mussten. Weil sie hatten halt das Problem, zu sagen, sie haben die Bücher bis zu einem Zeitpunkt, wo eben die aktuellsten Bücher nicht mehr veröffentlicht waren, und hatten das Ende und mussten jetzt quasi den Bogen zwischen, okay, ab hier wissen wir, wie es funktioniert und wie die Story geht, bis zu und so wissen wir, wie es endet. Da mussten sie jetzt den Bogen spannen und mussten halt irgendwie da dann hinkommen. Und das zweite Ding ist, dass HBO angeblich 10 Staffeln wollte mit jeweils 10 Episoden, so wie bisher. Und die beiden diejenigen waren, die meinten, nö, wir machen nur noch eine und wir kürzen die sogar runter. Weil sie Star Wars machen möchten. Genau, denn sie haben nämlich durch ihren Erfolg mit Game of Thrones den Deal bekommen, dass sie 3 ganze Star-Wars-Filme machen können. Also eine eigene Trilogie, was ja wirklich Trilogie. Was ja wirklich der, also sowohl finanziell, aber auch von den kreativen Möglichkeiten natürlich ganz anders ist, als einfach die Leute zu sein, die einfach die Bücher von George R. R. Martin adaptiert haben. Und deswegen, ich verstehe noch nicht, warum HBO dann nicht sagt, also, ne, weil dann holen wir jemand anderen, holen wir andere Showrunner. Showrunner sind ja nun gibt es wie Sand am Meer. Ich finde ja, J.J. Abrams hat schon lange keine Show mehr gerannt oder irgendwas übernommen, was irgendjemand anders in den Sand gesetzt hat. Oder Ron Howard. Ich persönlich muss jetzt am Ende sagen, ich fand die 5. Folge katastrophal, weil da ein Character-Twist kommt, der absolut keinen Sinn ergibt. Ich hatte aber auch schon Probleme damit zu sagen, in der 7. Staffel, in der, ich glaube, es du war. Du kannst auch erzählen, was der Twist ist, sonst wird es doch nicht schwierig. Ja, genau. Daenerys ist böse geworden. Ne? Es gibt zwar klare Anzeichen in den vorherigen Folgen, wo sie schon durchaus auch immer wieder Entscheidungen getroffen hat, die man schon auch irgendwie so quasi verrückt nennen kann. Also ich habe heute das Video, das Analysevideo von Nerdkultur gesehen, die ich mehr als empfehlen kann da zu dem Thema. Und der macht das nämlich immer so, dass er dann aus alten Folgen das nochmal zusammenschneidet. Und er hat eine schöne Collage geschnitten aus all den Szenen, wo sie schon Leute hat kreuzigen lassen, beim lebendigen Leibe verbrannt hat. Das hat sie immer wieder gemacht und drehte sich dann immer wieder so schön um. Und Entschuldigung, ich habe gerade an der Flasche herumgespielt, drehte sich dann um und guckte immer so in die Kamera, wo du dachtest, huiuiui, mit der möchte ich nicht allein in einem Raum stehen. Das ist schon auch durchaus valide, aber ich finde, Foreshadowing ist trotzdem keine Charakterentwicklung. Das ist immer mal wieder zu erkennen gewesen, aber der. Den Satz habe ich jetzt schon öfters gehört und den finde ich sehr, sehr passend, ja. Also, weil es ist in ihrem Charakter-Arc war das nicht zu erkennen. Und in der letzten Staffel hatte ich schon ein Problem damit, dass Daenerys und Jon Snow in der vorletzten oder in der letzten Folge entschieden haben: Oh, wir lieben jetzt einfach mal. Es gab hier und da so zaghafte Berührungspunkte, aber sowas entwickelt sich. Also ich erinnere mich an frühe Serien, Buffy the Vampire Slayer oder Akte X für mich ganz klassisch. Die haben irgendwie 7 Staffeln gebraucht, bis die beiden sich das erste Mal geküsst haben. Und da hat dann das ganze Publikum davor gesessen und gewartet, bis es endlich passiert ist. Oder allein, also wenn du kannst ja auch Game of Thrones als Beispiel nehmen. Also allein die Beziehung von Grey Worm und Missandei ist meiner Meinung nach glaubhafter als die zwischen Jon und Daenerys. Weil die einfach Zeit hatte. Genau, da ist einfach null Build-up, da passiert gar nichts. Genau. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, das Problem ist nicht, weil angeblich ist es ja das echte Ende, dass das Ende keinen Sinn macht, sondern es macht die Motivation der Charaktere, die sie zu dem Ende hinführen, macht keinen Sinn. Ich finde es sogar gut, dass sie am Ende jetzt zur Mad Queen wurde. Ich bin ein Fan von so fiesen Charakterturns, schon beim Wrestling früher fand ich das super, wenn mein Lieblingsstar plötzlich böse wurde. Aber das kannst du nicht in der letzten Folge oder vorletzten Folge plötzlich machen. Einfach aus dem Nichts, genau. Also das Game of Thrones hatte das ja schon immer, dass Charaktere dich enttäuschen oder Wendungen kommen. Aber sie waren halt immer logisch. Ja, es gibt so viele unlogische Sachen. Es gibt diese eine Szene, Arya, die ganze Zeit so, ich bringe alle um, ich will Cersei töten. In der vorletzten Folge reiten sie noch nach King's Landing. Und dann sind sie in King's Landing. Sie hat ihren Weg. Bis dahin sagt sie auch immer noch, ich bin hier, um Cersei zu töten. Und dann dreht sich der Hound um und sagt zu ihr, Arya, komm nicht mit, sonst stirbst du. Und sie so, okay, geh ich nach Hause. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine Charakterentwicklung? Oder vorher auch der Varys, ja, der Master of Whispers, der die ganze Zeit irgendwie, ich dachte mir am Anfang, was war sein Plan? Und warum hat Tyrion ihn verraten? Wieso? Und dann sind sie aber irgendwie, dann entschuldigt er sich für was eigentlich? Und dass Tyrion ihn verrät. Nichts macht Sinn. Also generell, die Memes, also allein dafür hat sich es meiner Meinung nach gelohnt. Ja, für die Memes. Die Memes sind so lustig. Ich musste so oft laut lachen, nachdem ich hinterher mir auf Reddit angeguckt habe, was Leute dazu gepostet haben. Also bei diese ganzen Plotholes, also zum Beispiel wie heißen sie denn hier, die Reiter? Die Dothraki? Dothraki, genau. Die Dothraki sterben ja eigentlich alle in der 3. Folge und in dem, das Beste. Nicht alle, es gibt ein paar, die zurückreiten. Ein paar, aber am besten ist das Commentary. Es gibt ja immer hinterher so eine 30-minütige Folge auf YouTube, wo die Showrunner und auch ein paar Schauspieler dann kommentieren, was so passiert ist. Und es allein diese Aussage, dann sagen sie zum Beispiel in diesem Commentary, ja, die Rasse der Dothraki wurde in dem Moment komplett ausgelöscht. Und dann eine Folge später eine ganze Armee, ne? Und dann dieses, dass sie sagen, okay, ja, die ganze Armee ist irgendwie dezimiert und dann kommen sie bei Cersei an und Golden Company wird einfach in einem Zug ausgelöscht, nachdem sie über Staffeln angeteasert wurde. Dann hast du dieses Ding, dass Varys ja diese ganzen Zettel schreibt, wo drauf steht, dass Jon der wahre Erbe ist. Das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Auch hinterher, wenn sie dann in diesem Rondell da sitzen und sich unterhalten darüber, wer König werden will, erwähnt das keiner in irgendeinem Wort. Dann hast du dieses Ding natürlich, dass die Iron Fleet halt einfach den Drachen aus dem Nix wegschießen kann, ohne dass sie von oben gesehen hat. Und dann dieses Commentary, wo die beiden sich hinsetzen, einfach sagen, ja, she kinda forgot about the Iron Fleet, nachdem irgendwie eine Szene vorher, die so einen Kriegsplan schmieden, ja, wo Tyrion noch wirklich so die Schiffe physisch auf so einer Karte hin und her bewegt, um sie zu symbolisieren. Und da hat jemand auch richtig geil das zusammengeschnitten und so weiter. Und dieses They kind of forgot about ist so ein gutes Meme geworden, wo sie halt jetzt quasi jeden Character-Arc so They kind of forgot about. Ja. Blablabla machen. Ich glaube, niemand würde sich darüber so echauffieren, wenn das nicht tatsächlich wenn nicht die beste Serie gewesen wäre, die es gab. Also, und zwar nicht wegen Drachen, nicht wegen irgendwelchen Zaubereien und Nachtwalkern, sondern Nachtwalkern ist auch ein schönes Wort. Nachtwalkern. Nightläufern. Sondern weil alles auf Deutsch sagen, David. Weil Charaktere, also es war wirklich wie die erste Staffel, die habe ich damals geguckt und ich sagte damals, bin zurück zu Giga gekommen, weil da hatten sie mir es empfohlen. Meinte ich, es ist ja wie Dallas mit Schwertern. Also weil es ist so dieses Drama gewesen, es ist Intrigen auf einem ganz hohen Niveau geschrieben, vor allen Dingen aber auch die Darsteller. Und das muss man sagen, diese achte Staffel ist, was die Kamera angeht, was die Darsteller angeht, was die Musik und die Sounds angeht, top-notch. Ja. Und deswegen sind, glaube ich, so viele enttäuscht, dass diese Serie, die auf einem ganz hohen Punkt hätte enden können, jetzt wo auch so viel Arbeit reingeflossen, so viele Ressourcen. Also, ich glaube, hier so ein paar Leute haben, also ein paar Schauspieler haben dann auch basierend auf dieser Petition gesagt, das ist unglaublich respektlos, wisst ihr denn, wie viel Arbeit wir reingesteckt haben. Und ich verstehe das. Mir geht es ja genauso, wenn jemand unter mein Video kommentiert und sagt, Petition, das zu remaken. Ich hätte möchte, dass Rezo deine Videos noch mal dreht. Du hast hier bei Minute 688 ist hier, 688 gibt's gar nicht. Thanos gesagt. Bei Minute 6 irgendwas hast du halt hier das und das gesagt oder da war hier irgendwas zu leise oder zu laut oder die Grafik war bla bla bla. Ne, das regt einen natürlich auf, weil ich denke so, ich habe hier 9 Minuten Video geliefert, ich habe Tage Arbeit reingesteckt und dann kommt nur so, jetzt scheiße, weil du hast an der einen Stelle das und das gemacht. Du, so. ich hab sowas ja auch ständig. Und die, ne? Ich meine, das ist ja nicht vergleichbar. Die haben 55 Tage lang nachts gedreht in Eiswüsten irgendwo in Island. Und da verstehe ich natürlich schon, wenn dann am Ende kommt, so, das ist alles scheiße, dass man sich da richtig drüber aufregt und angegriffen fühlt. Aber es ist halt so, eigentlich kann niemand was dafür, außer die Autoren. Und die haben halt, beziehungsweise die Showrunner, und den Fehler, den die gemacht haben, ist auch gar nicht, dass sie irgendwie das schlecht geschrieben haben, sondern dass sie halt einfach sich viel zu wenig Zeit gelassen haben. Und ich glaube, was mir am meisten fehlt, ist gar nicht das Character Development, weil das ist natürlich offensichtlich. Aber was mir tatsächlich am meisten fehlt, ist dieser Mystery-Gedanke dahinter. Ja, es gab ja ganz viele Prophezeiungen. Also die Prophezeiung, ich meine, denk mal zurück an den Moment. Denk mal zurück an den Moment, wo Bran in Hodor reinwagt und in der Zeit zurück das verändert und denkst, oh, das ist Zeitreisen. Er macht das ja auch nochmal. Es gibt Zeitreisen in diesem Ding und what the fuck. Und ist der denn der Nachtkönig vielleicht? Genau, der, genau ist also. Ja, ja. Und es gab diesen Moment in dieser langen Nachtschlacht, wo er dann auch nochmal, ich bin dann mal weg, wo er so wegwagt und jetzt. Ich sah dann in dem Moment, wie er in die Krähen hineinflatterte und die fliegen am Nachtkönig vorbei, Punkt. Ja. Und dann ist er die ganze Zeit rausgewagt aus dem Kampf und ich dachte, ja, das werden sie ja dann irgendwann erklären, weil da wird noch mal der große Twist kommen. Nein, ja, auch diese, es gibt keine Erklärung also für diese Dinge. Es gab ja auch diese Prophezeiung zu Cersei, dass sie anhand ihres Bruders stirbt. Es gibt, Princess That Was Promised, Arya kam irgendwann noch mal, also außer, dass sie halt diese ganzen Skills gelernt hat, irgendwie dass sie die Gesichter tauschen kann. Faceless Man, die Gesichter tauschen, so. Das kam bei Walder Frey einmal rein, aber wo denn noch? Die Iron Bank, die ja auch so, wo es hieß, die werden ihre Schulden auf jeden Fall collecten und so, die sind auch raus. So schade, dass in der fünften Folge sind so viele Leute gestorben. Zum Beispiel dieser Clegane Bowl. Wie viele Leute wollten das haben, dass die beiden Clegane-Brüder aufeinandertreffen? Aber sie tun es in einer Folge, die vollgestopft ist mit Toten, mit Sachen, die überraschend sind, dieser Daenerys-Twist. Am Anfang stirbt Varys, Cersei und Jaime. Euron und so viele Momente, es kann gar nichts davon kann nachwirken. Ja. Ich habe danach dieser Folge mich eher leer gefühlt, weil ich nicht dachte so, oh, das war jetzt aber krass. Also wäre der Clegane Bowl so geendet, weil es ist ein total tolles Lied, was dann auch erklingt, als sie beide ins Feuer stürzen, was ja auch ein epischer Moment ist, denn diese Beziehung ist ja im Feuer gestartet. da hätte man enden können und nur mit diesem Kampf, nur mit diesem Tod wäre das eine tolle Folge gewesen, aber alles wird in eine Folge hineingequetscht, weil sie ja nur Sechse haben. Großer Bullshit, und wenn das stimmt mit Star Wars, möchte ich nochmal doppelt kotzen. Ich fand es sehr witzig, ich wollte das schon fast bei Twitter schreiben, aber dann wäre ich wieder als Hater abgestempelt worden, weil ganz viele gesagt haben, ja, und diese beiden wollen jetzt Star Wars machen, und ich dachte, das passen doch perfekt zu einer Reihe, die auch von anderen Leuten immer wieder platt gemacht wurde, von George, wie hieß er nochmal, George Lucas, der selbst schon mit der Prequel-Trilogie, die auch, passen auch beide heißen George. Die passen meiner Meinung nach perfekt rein zu Star Wars, aber Ich bin mal gespannt, weil das, was sie tatsächlich ja bewiesen haben, ist, dass sie exzellent darin sind, Material zu adaptieren, aber nicht gut darin sind, neues Material zu schreiben. Ja. Also wenn es das Star Wars-Universum, das Extended Universe, also auch das, was quasi vor dem Kauf von Disney ja eigentlich sozusagen nicht mehr Kanon ist, hat ja mehr als genug geniale Geschichten. Und wenn man sich daraus bedient, um was zu schreiben, dann könnte es gut werden, aber bisher haben die beiden jetzt noch nicht wirklich unter Beweis gestellt, dass sie neuen Shit schreiben können. Ich wüsste zwei Leute, die sich auf jeden Fall sehr gut damit auskennen, Dinge zu schreiben und die dann auch hinterher sogar selber einzusprechen. Der großartige Robin Blase und der noch großartigere David Hein. Die sind zum Klatschen, wie ich finde. Zum Klatschen. So wie auch dieser Podcast, so wie auch ihr. Hört euch auch mal auf. Jetzt. Ja. Wir möchten ja auch euch beklatschen, dass ihr es immer noch durchhaltet, jede Woche diesen Podcast zu hören. Damit sind wir, glaube ich, raus, oder? Oder hast du noch eine Sache, die du ansprechen möchtest? Nö, geht wählen am Sonntag. Geht wählen, das ja. Ist wichtig. Jetzt ist es soweit. Jetzt zählt's.